1938. Wir wollen ein unabhängiges Österreich der Arbeiterfreiheit. Die verbotene Sozialdemokratische Partei und die illegalen Gewerkschaften bieten Schuschnigg ein Bündnis gegen Hitler an. Schuschnigg lehnt es ab.